Es ist schon ganz finster. Der Wein hat uns über die Zeit gezeigt. Seht ihr den Mond? Nein, das lässt mich hoffen. Der Mond, Gespenst. Schlimmes befürchten, bevor das Übel erwiesen, wenn ich befürchtete, nicht ganz nüchtern zu sein. So beging ich ein Unrecht an mir selber. Die Welt ist aufgerührt. Schwankt. Leiht mir den Arm, damit ich besser sehe. Euren Arm. Unser Schifflein verlässt den Hafen. Das Licht am Hintermast und die charmante Domina, das Püppchen an des Schiffes Schnabel. Wir wollen zum Bürgermeister. Die haben uns den Wein gefälscht. Halt! Eine Klippe. Darum auch. Steuert. Der Mann ist tot. Ich weiß dir diesen nicht zu danken.